Die Fußballspiele der Gruppe 9 Ostasiatische Region des AFC-Pokalturniers 2017 haben begonnen. Die TVRK-Fußballmannschaften 25. April und Giganza und die mongolische Erzim, die zur Gruppe 9 gehören, tragen vom 14. März bis 31. Mai die Punktespiele in der Doppelrunde aus. Die Mannschaft mit dem höchsten Punkt qualifiziert sich für die Spiele in der nächsten Runde. Am 14. März gab es im Stadion 1. Mai in der TVRK das erste Spiel zwischen den Mannschaften 25. April und Erzim. Die Mannschaft 25. April besiegte die mongolische Mannschaft mit 6:0.